Tekke, Tekke ist mein Leben, Mann. 187! Tekke ist mein Leben, Mann. Tekke ist mein Leben, Mann. Tekke ist mein Leben, Mann. Tekke ist mein Leben, Mann. Tekke, Tekke ist mein Leben, Mann. 187! Tekke ist mein Leben, Mann. Tekke ist mein Leben, Mann. Tekke ist mein Leben, Mann. Tekke ist mein Leben, Mann.